Kinder, seid ihr alle da? Ja, ja! Schreiben jetzt Hallo, Tria! Ja, ja! Heute wollen wir nicht traurig sein! Hey, hey! Ach, das hält uns gar nicht ein! Hey, hey! Alle kamen von fern und nah! Ja, ja! Jetzt! Geht los, es mit Trauer! Ja, ja! Diese kommen hier nicht rein! Hey, hey! Damit haben wir nichts gemein! Hey, hey! Wir haben unseren Laden voll! Jawoll, jawoll, jawoll! Nun amüsieren wir uns, wie toll! Jawoll, jawoll, jawoll! Laut singen wir in Dur und Moll! Jawoll, jawoll, jawoll! Der Große nur regieren soll! Jawoll, jawoll, jawoll! Mama. Ja, ja! Heute lebt sie uns nichts rein! Hey, hey! Darauf schwöre ich Stein und Bein! Hey, hey! Sie singt mit Trali, Trala! Ja, ja! Macht heut mit nen Hopsasa! Ja, ja! Stört sie nicht mit Neckereien! Hey, hey! Heut darf sie nicht böse sein! Hey, hey! Wir haben unseren Laden voll! Jawoll, jawoll, jawoll! Und unser Durst gewaltig schwoll, jawoll, jawoll, jawoll. Erfüllt uns einer jetzt mit Kroll, jawoll, jawoll, jawoll. Dann hauen wir ihm die Jacke voll, jawoll, jawoll, jawoll. Wir haben unseren Laden voll, jawoll, jawoll, jawoll. Amüsieren wir uns wie toll! Jawoll, jawoll, jawoll! Laut singen wir in Dur und Moll! Jawoll, jawoll, jawoll! Der Frohsinn nur regieren soll! Jawoll, jawoll, jawoll!